King FM. Die Tom Kolbe Show. Hallo, schön, dass Sie da sind. Ich bin Tom Kolbe und das sind heute die Themen. Beruflicher Stress kann sich oft auch auf die Familie und ihre Beziehung auswirken. Es ist immer gut, sich hin und wieder eine Auszeit zu gönnen. Ich war für Sie im Bregenzer Wald und habe eine herrliche Location besucht, um mal in trauter Zweisamkeit und ohne Kids zu entspannen und der Liebe neuen Schwung zu geben. Außerdem waren meine Kollegen und ich für Sie im Vorarlberger Klostertal bei den Kängurus im australischen Bundesstaat Victoria und im kleinen Städtchen Wilmar. Im Business-Tipp reden wir heute mit dem Pädagogen Ernst Fritz Schubert zum Thema Lebensfreude und Glück. Außerdem gibt es heute einen Technik-Tipp. Im Technik-Tipp stelle ich Ihnen zwei neue High-End-Receiver vor von Denon. Und wer Motorradfahrer ist, für den halte ich auch noch einen Ausflugstipp parat. In Sachen Motorsport, es ist zurzeit Sommerpause und deshalb heute also keine Meldung oder kein Bericht aus diesem Bereich. Trotzdem, ich wünsche Ihnen viel Spaß in den nächsten zwei Stunden. Stay to a world crystal clear where I hear the King FM, die Tom Kolbe Show. We'll be right back. Ärger im Beruf, ein turbulentes Familienleben oder sogar Freizeitstress. Das kann das Beziehungsleben schon mal sehr stark an Mitleidenschaft ziehen. Es kann auf der Strecke bleiben. Immer mehr Paare sehnen sich deshalb nach Zeit ganz für sich alleine. Ein Trend sind hier Hotels, die sich genau auf diese Bedürfnisse spezialisiert haben. Und mitten in der Bregenzer Bergwelt liegt der beschauliche Ort Bezau. Von den Bergen erhebt sich ein mit Holz verkleideter Turm. Was es damit auf sich hat, weiß Hotelinhaberin Ellen Nanning. Das Blütenschloss ist ein Rundturm, quasi wie eine kleine Insel im Alltag. Und wenn man im Blütenschloss eine Kuschelsuite hat und auf den Balkon tritt, hat man durch die Rundheit des Hauses keinen unmittelbaren Nachbarn. Denn ganz einfach, im Gams Genießer- und Kuschelhotel ist alles auf die Zeit zu zweit ausgerichtet. Die Gäste werden in eine architektonische Wunderwelt entführt mit Lufttüren, glitzernden Wasserflächen und einem atemberaubenden Treppenhaus. Das ist wirklich herrlich dort. Hinter jedem Detail versteckt sich eine Geschichte. Die Geschichte zu der größten Liebeserklärung der Welt war so, dass wir die romantischsten Plätze der Welt besucht haben. Und da gehört natürlich auch Verona dazu. Und wenn man in Verona ist, natürlich der Balkon von Romeo und Julia. Überall steht: Bitte nicht an die Wände schreiben, und Abertausende von Liebenden weltweit pilgern dorthin und haben das Bedürfnis, sich dort zu verewigen. So finden sich auf über 5 Stockwerken die unterschiedlichsten Liebesschwüre in Gold- und Silberschrift an den Wänden. Auch für frisches Glück sind die Hotelmitarbeiter Experten. Wir haben Abend gegessen auf dem Zimmer und zum Dessert bekam ich 2 Glückskekse, und in dem Glückskeks war der Antrag und dann kam auch schon der Ring und ja, habe ich ja gesagt. Und ob auf dem Zimmer oder im Restaurant beim 5-Gänge-Gourmet-Menü am Abend geht die Liebe auch durch den Magen. Tagsüber kann man bei Partner-Wellness-Anwendungen entspannen oder den 2000 Quadratmeter großen Spa-Bereich entdecken. Architektonisches kleines Meisterwerk, dieser Hotspot und Coolpool. Das sind unterirdische Pools, die jeweils eine direkte Verbindung zum Himmel haben. Wer danach mit einer vollgeladenen Beziehungsbatterie aus dem Gams Genießer- und Kuschelhotel zurückkehrt, kann dem Alltag wieder ganz gelassen entgegensehen. Ich weiß, es klappt. Wenn Sie auch eine Auszeit benötigen, dann finden Sie alle Infos unter www.hotel-gams.at oder, falls Sie sich das jetzt nicht merken konnten, kingfm.net/gams. King FM, die Tom Kolbe Show. Taylor Swift und Love Story. Inmitten einer traumhaft schönen Landschaft auf einer Höhe von 2000 Metern verbirgt sich das sagenhafte Bärenland. Dort, wo sich normalerweise Fuchs und Hase gute Nacht sagen, ist ein Erlebnisparadies für Groß und Klein entstanden. Das sagenhafte Bärenland im Vorarlberger Klostertal ist ein Geheimtipp für die ganze Familie. Uli Floral hat sich das mal angeschaut. Bereits nach kurzer Fahrt mit der Bärengondel ist man mittendrin im sagenhaften Bärenland. Die Bergkulisse ist beeindruckend und die gesunde Höhenluft tut sogar Allergikern gut. Hier im Klostertal am Sonnenkopf können Kinder auf über 30 Spielstationen viel erleben. Die beliebtesten Attraktionen kennt Marketingleiterin Andrea Brunner. Der Bärensee, wo man Floß fahren kann. Dann gibt's die Bärenhöhle mit dem Zauberbären. Da dürfen sich die Kinder etwas wünschen. Es gibt einen tanzenden Bären. Es gibt ein großes Schürffeld, wo die Kinder nach Silberbären schürfen dürfen. Ja, es gibt eine Menge Attraktionen im sagenhaften Bärenland. Jeden Mittwoch, Freitag und Sonntag werden im sagenhaften Bärenland die beliebten Bärenbrötchen gebacken. Die Kinder dürfen dann am Steinofen mithelfen und die Brötchen gleich verspeisen. Am Sonnenkopf kommt aber die ganze Familie auf ihre Kosten. Da ist sprichwörtlich der Bär los. Die Kinder haben die Spielstationen und für die älteren Leute gibt es gemütliche Spazierwege. Es gibt ein schönes Bergrestaurant für den Bärenhunger oder aber auch schöne Wanderungen, tolle Biketouren. Uns ist es wichtig, dass die ganze Familie auf den Berg kann, um dort einen schönen, erlebnisreichen Tag verbringen zu können. Wer nach einem erlebnisreichen Tag ins Klostertal zurückkehrt, kann hier noch eine Kräuterfischwanderung unternehmen und sich mit regionalen Produkten stärken. Eine weitere Attraktion im Klostertal ist die Vorarlberger Salzgrotte, eine künstlich angelegte Meeresoase. Ein Sommerferientag im und rund um das sagenhafte Bärenland sorgt für garantierte Abwechslung bei der ganzen Familie. Alle Infos dazu gibt es unter www.sonnenkopf.com. www.sonnenkopf.com. Und falls Sie keine Möglichkeit hatten, jetzt mitzuschreiben, schauen Sie ganz einfach unter www.kingfm.net/lifestyle.

Musik, wie sie sein sollte. King FM, die Tom Kolbe Show. I will keep the sands. Und jetzt geht es um das Thema Technik. Denon, einer der weltweit führenden Anbieter hochwertiger Audio- und Heimkinoprodukte, bringt als eines der ersten Unternehmen zwei AV-Receiver mit der neuesten Dekodierungstechnologie für Dolby Atmos auf den Markt. Mit Dolby Atmos kommt der Sound aus allen Richtungen, sogar von oben, für ein echtes dreidimensionales Klangerlebnis. Mit den Netzwerk-AV-Receivern AVR X5200W und AVR X4100W präsentiert Denon zwei neue Modelle seiner preisgekrönten X-Serie im gehobenen AV-Receiver-Segment. Die Geräte erfüllen mit ihrer großen Funktionsvielfalt und bester Denon-Audioqualität die Erwartungen anspruchsvollster Multimedia-Nutzer. Mehr zu den beiden Geräten erfahren Sie unter kingfm.net/denon. Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sun. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden. Everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum bum bum ba da dum bum bum. Bum bum bum ba da. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. 20 paces then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees, have the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Everything we've ever stolen has been lost, returned or broken. No more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum bum bum bum. Drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. Tremendo desatino. We'll be right back. Als ein australischer Forscher Deutschland besuchte, sorgte dieser im kleinen Städtchen Wilmar an der Lahn für eine Überraschung. Die Lahn führt vom Rothaargebirge in Nordrhein-Westfalen über Hessen bis zur Mündung in den Rhein bei Lahnstein in Rheinland-Pfalz. Den Entdeckungen des australischen Wissenschaftlers und vielen weiteren ist meine Kollegin Pia Hofmann nachgegangen. Ein perfekt ausgeschilderter Weg führt immer am Fluss entlang oder durch die Seitentäler der Lahn. Wer unterwegs in Vilmar einen kurzen Abstecher zu einem ehemaligen Steinbruch unternimmt, reist praktisch einmal kurz nach Down Under, verrät Steinmetzmeister Wolfgang Höhler. Durch diesen australischen Geologen, der hier die Vorkommen gesehen hat und sagte, das ist so interessant hier, ihr müsst hier irgendwas tun, denn die gleichen Tiere, die bei uns vor Ort das Kreidberger Riff aufbauen, sind hier schon aus dem Erdaltertum, aus dem Devon vorhanden. Und das waren die ersten Anregungen, dass wir hier losgelegt haben, haben die Wand geschliffen und die den Leuten zugänglich gemacht. Zusätzlich entsteht noch ein größeres, neues Marmormuseum im Ort. Für den Wanderer ist aber nicht nur die Geologie an dieser Stelle des Weges spannend, weiß Touristiker Lars Wittmark. Der Abschnitt des Lahnwanderwegs von Vilmar, vom Unikabruch, über die Steilhänge der Lahn nach Runkel. Und zeichnet aus, dass man auf 4-5 Kilometern wirklich Steilhang hat, flache Trockenwiesen, Ausblicke über die Lahn. Also das Lahntal im Kleinen zusammengefasst. Auf anderen Streckenabschnitten gibt es kleine Herausforderungen zu bewältigen, die besonders für Kinder ein großer Spaß sind, so Wanderexpertin Karin Hühnerfort-Brixius. Die Robertsklamm ist ein wunderschönes Seitentälchen zur Lahn. Wir haben steile Hänge. Zwischendrin begegnet man dem kleinen Bachlauf und die steilen Stellen sind schön gesichert mit Seilen. Muss sich an den Seilen auch festhalten, damit man die Stufen überwinden kann. Und hat so ein kleines bisschen Abenteuer. Das Abenteuer geht weiter bei der Besichtigung von keltischen und römischen Städten an anderen Abschnitten des Weges. Eine imposante Anlage war das Römerforum, weiß der erste Vorsitzende des Fördervereins, Wilfried Peschke. Was wir hier vor uns sehen, ist der Marktplatz mit dem Verwaltungsgebäude, hinten noch zwei Gerichtsgebäude hinten dran und in der Mitte vor allen Dingen als Dokument der römischen Herrschaft der Kaiser auf seinem Pferd. Und wenn der Kaiser auf einem Marktplatz stand, dann war das schon was, ja. Welche beeindruckenden Entdeckungen Sie noch an dem Fluss machen können, finden Sie unter www.daslahntal.de. Und wenn Sie jetzt nicht mitschreiben konnten, schauen Sie ganz einfach in den Artikel unter kingfm.net/lifestyle. FM, die Tom Kolbe Show. Vielen ist es ein Rätsel und manche beneiden mich dann auch. Viele ist es ein Rätsel, weshalb ich persönlich trotz Stress im Business und viel Arbeit stets mit Optimismus, mit Gelassenheit und mit guter Laune durchs Leben wandle. Das liegt zum einen daran, dass ich eigentlich schon so ziemlich alles erlebt habe, was einem zu schaffen machen kann. Zum anderen habe ich aber auch gelernt, dass man mit einer positiven Einstellung und Gelassenheit alles gut auf die Reihe bringt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, eine positive Ausstrahlung entwickelt. Das kommt von ganz alleine, die auch auf das Umfeld abfärbt. Das ist nichts Esoterisches, das ist eine ganz normale Sache. Und wenn Sie mal ehrlich sind, verbringen Sie Ihr Leben lieber mit Menschen, die positiv drauf sind und nicht zuletzt auch deshalb mit Ihnen entsprechend respektvoll umgehen. Es gibt natürlich genügend traurige oder schlechte Situationen im Leben, die man aber besser meistert, wenn man Lebensfreude hat. Manche nennen das vielleicht auch Glück. Glück oder Lebensfreude sind wesentlicher Grundpfeiler für geschäftlichen Erfolg. Kann man Lebensfreude erlernen? Ja, das behauptet zumindest der Pädagoge Ernst Fritz Schubert, der sich an Deutschlands Schulen für das Schulfach Glück stark macht. Glück zu haben ist das eine, wirklich glücklich zu sein und Lebensfreude zu empfinden ist aber etwas anderes. Dabei spielen nicht nur die äußeren Lebensumstände eine Rolle, sondern die persönliche Einstellung, erklärt Ernst Fritz Schubert, der mit seinem Fachwissen auch das Coca-Cola Happiness Institut unterstützt. Ich kann jetzt zum Beispiel ein Glas Wasser umschütten und kann mich furchtbar darüber ärgern. Oder ich kann einfach sagen, Gott sei Dank war es nur Wasser, das lässt sich gleich wieder wegwischen. Das heißt, ich kann mir sehr viele Gedanken darüber machen, was alles schief geht in der Zukunft. Oder ich kann einfach denken, eigentlich ist es ja immer gut gegangen. Lebenskompetenz und Lebensfreude, das können wir lernen, sagt Ernst Fritz Schubert, und zwar am besten schon in der Schule. Das, was eigentlich Lebensfreude ausmacht, nämlich das Lernen, die Befriedigung der Neugier, die hinter dem Lernen ja steht, die Anerkennung, die Wertschätzung, die ich dazu brauche, die Herausforderung, die ich bewältigen will, all das ist wichtig. Und insofern habe ich dieses Schulfach Glück als Aspekt des gelingenden Lebens in die Schule zu bringen, als etwas ganz Wichtiges erkannt und habe das versucht umzusetzen. Wer mehr über Lebensfreude erfahren möchte, sollte sich den 24. Mai freihalten. Dann findet in Berlin der Coca-Cola Happiness Kongress statt, auf dem Sie Lebensfreude erleben können. Eckart von Hirschhausen und weitere Gäste zeigen Besuchern lebensnahe Tipps und Strategien für mehr Lebensfreude im Alltag. Ein Beitrag von meiner Kollegin Iris Mohr. Weitere Infos gibt es unter www.happiness-institut.de. Oder falls Sie jetzt nicht mitschreiben konnten, schauen Sie ganz einfach nochmal nach dem passenden Artikel unter kingfm.net/lifestyle. I need to say what's on my mind. I have been shy, but now it's time to share this moment that I have memorized. I had a vision, yes, a dream. Let me breathless on its wings. Your arms are open, you're waiting just for me. No one before has ever moved me. No one before has made me cry. No one before has reached into my senses, waking me. A moment of love together, a moment of love. on me. It's had me restless, losing sleep. That's why, my darling, I tremble as I speak. What if you turn and walk away? The more I feel, the more I pray. And like God's answer, you say you're gonna stay. No one before has ever moved me. No one before has made me cry. No one before has reached into my senses, waking me inside. A moment of love together, a moment of love forever. Moment of love, I will give you all my time. A moment of love so endless, a moment of love God sent us. Die Tom Kolbe Show. Thank you. Gerade jetzt ist ja eine hervorragende Zeit, um das Motorrad aufzupolieren und Touren zu planen. Besonders abwechslungsreiche Strecken bietet hier der Westerwald mit grünen Wäldern, hügeligen Feldern, romantischen Tälern und charmanten Orten. Sven Wuttke nimmt uns mit auf eine Motorradtour durch den Westerwald. Ob Westerwälder Seenplatte, rauf auf die Fuchskaute oder frischer Fahrtwind in der Kroppacher Schweiz. Motorradfahrer sind geradezu verliebt in den Westerwald. Wir haben traumhafte Strecken vor der Haustüre. Das Gelbertal zählt mit zu den schönsten Motorradstrecken in Deutschland. Man kommt aus dem Kurvenrausch nicht raus. Seimbachtal ist eine sehr schöne Motorradstrecke, die immer sehr gut besucht ist. Rhein runter, oben durch den Oberwesterwald. Man hört an, isst was, fährt weiter und fährt nach Hause. Oder man kehrt ein in eines der zahlreichen Biker-Hotels, wie dem Hotel Pfaffhausen, das Christoph Meurer in Würges betreibt. Wir haben Roadbooks, die man auf Garmin herunterladen kann. Wir haben Visierreinigungstücher, wir haben eine Schrauberecke, wir haben einen Motorradbetrieb, wo man Motorräder leihen kann. Einfach, dass der Motorradfahrer weiß, seine Bedürfnisse werden erfüllt und fühlt sich hier willkommen. Und Biker können viel entdecken im Westerwald, zum Beispiel die Motorrad-Oldtimer von Gerhard Weller. Mit seinem Motorradmuseum in Steinebach an der Sieg hat er sich einen Lebenstraum erfüllt. Mit der ersten BMW, die ist mir aus zugelaufen, sozusagen als Schrott, und das waren 2015 haben wir die zusammengebaut. Im Laufe der Jahre wurde es immer mehr. Mittlerweile über 100, aber nicht nur BMW. Es ist Motorrad bei ab 1917 schon. Und dann alte Motoren, die weit über 100 Jahre alt sind. Nur ein paar Schritte vom Museum entfernt rollt die Grubenbahn Bindweide mit Besuchern hunderte Meter unter Tage. Ein abenteuerliches Fahrgefühl. Und wenn es anschließend auf zwei Rädern weitergeht, bietet sich das Kannenbeckerland an oder der Stöffelpark mit seinen alten Industrieanlagen des Basaltabbaus, so Martin Rudolph. Wer Museum sehen will, wer Maschinen sehen will, wer einfach die Ruhe auch sucht. Wir haben Motorradtreffen, Autotreffen. Wir haben das Stöffelfest alle zwei Jahre. Der Kalender hier im Stöffelpark, der ist gut gefüllt. Entspannen können Biker im Kurpark von Bad Marienberg. Gleich neben dem Barfußweg der Sinne führt Iris Franzen im Apothekergarten durch die Welt vieler Kräuter und Heilpflanzen. Falls der Motorradfahrer mal seine Zahnbürste vergessen haben sollte zu Hause, kann er einfach ein Salbeiblatt pflücken und sich damit die Zähne abreiben. Die ätherischen Öle machen den Mund frisch und das Raue des Blatts macht auch die Zähne wieder sauber. Eine Motorradtour wird also zum Erlebnis, auch wenn man die Zahnbürste vergessen hat. Weitere Informationen zum Westerwald finden Sie unter westerwald.info sowie auf gastlandschaften.de. Unchain my heart, baby, let me be. Cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart, set me free. Unchain my heart, unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sewed up like a pillowcase, but you let my love go to waste. Unchain my heart, set me free. I'm under your spell, like a man in a trance, baby. Oh, but you know damn well that I don't stand a chance. Unchain my heart, unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart, unchain my heart, you worry me night and day. Why lead me through a life of misery when you don't care a bag of beans for me? Unchain my heart, oh please. Free, girl. All right. Musik, wie sie sein sollte. King FM, die Tom Kolbe Show. Du wohnst ja so quasi. Qui mi ne appa mai vaccino. Du qua fanno tu capita fiance. Everybody's free. Everybody's free to feel good. Everybody's free to feel good. Everybody's free. We'll be right back. Ja, das war's dann auch schon wieder für diese Woche mit der Tom-Kolbe-Show, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich hoffe, es hat Ihnen Freude gemacht zuzuhören und wir hören uns nächste Woche hier bei King FM wieder. Jeden Samstag von 10 bis 12 und jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr. Ich bin Tom Kolbe und wenn Sie eine Meinung zur Sendung haben, dann schreiben Sie mir ganz einfach tom@kingfm.net, tom@kingfm.net. Vielleicht bewegt Sie auch irgendetwas anderes, von dem Sie mich wissen lassen möchten. Oder folgen Sie mir ganz einfach auf Twitter, twitter.com/TomKolbe. Tom Kolbe ist auf Twitter mein Benutzername. Also, bis nächste Woche dann. Machen Sie es gut. Tschüss.